Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tongil News wurde in Südkorea eine Statue der Opfer der Sexualsklaverei der japanischen Armee errichtet, die die unmenschlichen Verbrechen des japanischen Imperialismus in der Vergangenheit entlarvt. Der südkoreanische Rat für Maßnahmen zur Frage der Trostfrauen der japanischen Armee hielt am 29. März in Seoul im Zusammenhang damit eine Versammlung ab. Hier sprach sich eine alte Frau, die durch den japanischen Imperialismus zum Sexualsklavenleben gezwungen geworden war, entschieden dafür aus, dass sich Japan für seine Verbrechen offiziell entschuldigt, Entschädigung leistet und die Opfer rehabilitiert.